Weggefährte! Gefährten meiner schönsten Tage, seid ihr Gefährten, ihr, die ihr das Lied gespielt mit mir. Allein ich tragen konnte, das sagte ich mit euch. Aber mein Mund doch mit eurem Reich. Oh, Freunde, unsere Erdentour lässt in der Erde eine Spur. Es braucht der Mensch die anderen Menschen und die brauchen ihn. So kann er sein, Avantgarde und kühn. Oh, Freunde, unsere Erdentour lässt in der Erde eine Spur.